In Peking ist die von französischen Nonnen geleitete katholische Herz-Jesu-Kirche geschlossen worden. Das rotchinesische Außenministerium erklärte, die Jugendorganisation Rote Garde habe festgestellt, dass diese Einrichtung ein Zentrum für umstürzlerische Wühlarbeit gewesen sei. Die katholische Schule wurde vor allem von Kindern der in Peking wohnenden Ausländer besucht. Die französischen Schwestern werden möglicherweise des Landes verwiesen. In einer weiteren Verlautbarung des Außenministeriums hieß es, der Taifun der Roten Garde greife auf die wichtigsten Städte Chinas über und werde langsam zur größten Massenbewegung seit der Machtübernahme durch die Kommunisten. In Peking fand heute eine chinesisch-rumänische Freundschaftskundgebung statt, in deren Verlauf der rotchinesische Hauptredner scharfe Angriffe gegen die Sowjetunion richtete. Er betonte, seine Regierung sage der revisionistischen Kremlführung den Kampf bis aufs Äußerste an. Der rumänische Botschafter Duna sagte in seiner Ansprache, sein Land unterstütze vorbehaltlos das Programm Nordvietnams und der Vietcong-Bewegung zur Beendigung des Vietnamkrieges. Die Vereinigten Staaten haben am Abend mit einer Saturn-Rakete ein unbemanntes Raumschiff vom Typ Apollo gestartet. Während eines 90-minütigen ballistischen Flugs soll der Hitzeschild der Kapsel erprobt werden. Mit einem Apollo-Raumschiff sollen noch in diesem Jahr 3 amerikanische Astronauten zu einem 14-tägigen Flug um die Erde starten. Der Wetterbericht des Meteorologischen Instituts der Freien Universität Berlin. Temperatur um 18.30 Uhr 15 Grad. Höchste des Tages 18. Tiefste der letzten 24 Stunden 6 Grad.